Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live. Loud. Lässig. Unser Ding. Unser Ding. Club-Ding. Mit Florian. Einen schönen Sonntagabend, hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Millionen feiern diesen Herrn auf TikTok, der heute zu uns eine Stunde lang in the Mix kommt. Angry Baby, der steht für virale Drops, schräge Edits und ein Sound, der kleben bleibt. Hört ihr gleich in einer Stunde. Und vorher machen wir uns warm mit Joost Köhn und Untold Stories, Lead Track der gleichnamigen EP. Perfekt für die ganzen schönen Sunsets, die jetzt auf uns zukommen. Und Emma Föth, De Martin und Antonio Di Martino. Despacito, Latin Vibes meets Deep House. Gleich für euch im Club-Ding. We'll be right back. Unser Ding. Club Ding. Jeden Sonntag ab 22 Uhr. I miss you. And I miss you like the deserts miss the rain. And I miss you. And I miss you like the deserts miss the rain. And I miss you. Das ist Sound von EDX und Mink. Missing, großartige Idee, diese Klassiker da nochmal neu aufleben zu lassen, vor allem diesen da. Jetzt hätten wir was Aktuelles für euch. Im Club Ding, die Sounds of the Underground in the Mix, Felix Yen und Jake Hart, Pride. Pride Month, Felix Yen, der hat sich ja als non-binär geoutet, hat eine Hymne dazu geschrieben. Sehr poppig geworden, definitiv. Steel und Benze direkt danach mit Struggling in diesem Pounce Remix. Die haben ja sowieso schon Qualität, ne? Also Steel und Benze. Schaffen sie immer wieder einen perfekten Vibe zu kreieren und dieser Remix ist sehr geil. Gibt's gleich für euch im Club. Pride. Whoa. Unser Ding. Club-Ding. Live Mix. Clubding? Die Sounds of the Underground. Jeden Sonntagabend für euch in dem Mix. Ihr hört Kisa und Hideaway. Jay Bird Remix. Ebenfalls großartiges Remake von diesem Banger. Und jetzt hätte ich für euch Cheney und Open Up Your Love. Gospel meets House. Geht das? Ja, das geht. Das hört ihr jetzt als erstes. Und Martin und Artbat mit Culture, Melodic House, Techno-Banger. Gleich für euch. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Sonntag ab 22 Uhr. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. We'll be right back. Fancy Track. Ihr hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Mit ein paar Nummern am Stück für euch. Will Clark, Georgia Meek, Memories. Und Joan and Mila, By My Side, House Meets Disco gewesen. Mau P, People Talk, People Sing. Das ist so ein für die späteren Clubstunden gewesen. Das war die letzte Nummer, die gelaufen ist. Und das hier ist Alin und Trinity für die absolute Prime. Die schnellen Tanzbeile auf dem Dancefloor. Millionen feiern diesen Herrn, der jetzt kommt auf TikTok. Angry Baby steht für virale Drops, schräge Edits und ein Sound, der kleben bleibt. Jetzt haut er beim Clubding hier bei uns einen exklusiven Mix raus. Wild, unberechenbar, 100% Angry Baby Style, 100% Clubding jetzt für euch. We'll be right back. shackles, baby, I'm your slave. Won't let you whip me if I misbehave. It's just that no one makes me feel this way. Take it to the chorus. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. This is sexy. Go ahead, be gone with it. This is sexy. Go ahead, be gone with it. This is sexy. Go ahead, be gone with it. This is sexy. You ready? I'm crazy. You ready?

Yeah.

mouth, give me head, baby. Fuck an extra, a whole damn check, baby. You don't want another hose in a threat, baby. Ass hella fat, let me hit it from the back, baby. Feeling like I'm Santa, come and put it on my lap, baby. See you on the ground, so I had a double tap, baby. Better tap out, now I got a double back, baby. Why these niggas tryna snatch, baby? We gon' last, I ain't tripping on my last, baby. When I smash, I ain't finna use a mask, baby. Give us 9 months, we gon' have these hoes mad, baby. You the truth, baby. Me and you, why you think I bought a coupe, baby? Meet me in the backseat, what it do, baby? Who is you? They don't even got a tool, baby. Bad bitch, sorry if you think that I'm rude, baby. You ain't in the mood, I be knowing what to do, baby. Finna skinny dip, leave you wet like a pool, baby. Finna make a kid, then we finna make a new, baby. All you right, gotta fuck when we fight, baby. Fuck a price, baby, cause this shit's something right, baby. Pussy tight, yeah, I need it every night, baby. Fuck a 8, fuck a 9, you a dime, baby. My bitch classy, not ratchet. She throw it back, I'm gonna catch it. New nails, new hair with the new lashes. Ass fat like it's fake, but it's not plastic. She got a small waist, I ain't got a fat bitch. Pretty ass face, I ain't got a catfish. Niggas wanna fuck, I ain't got a bad shit. I know what's gonna happen, cause I got a bad bitch. Yeah, yeah, baby. Put it in a bun when you give me hit, baby. You back shots pulling your hair, baby. When I hear a daddy when I'm looking yell, baby. I keep a secret, I don't kiss and tell, baby. I tell you do it, cause you do it well, baby. When I mean it, I'm going for the kill, baby. Going all night like I'm up a pill, baby. Not ratchet, she throw it back, I'ma catch it. New nails, new hair with the new lashes. Ass fat like it's fake, but it's not plastic. She got a small waist, I ain't got a fat bitch. Pretty ass face, I ain't got a catfish. Niggas wanna fuck, I ain't gonna match it. I know what's gonna happen, cause I got a bad bitch. Yeah, yeah, baby. Put it in a bun when you give me hit, baby. You back shots pulling your hair, baby. When I hear a daddy when I'm making yell, baby. I keep a secret, I don't kiss and tell, baby. Like how you do it, cause you do it well, baby. When I mean it, I'm going for the kill, baby. Going all night like I'm up a pill, baby. See?